Von der Kürze des Lebens. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von der Kürze des Lebens von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt durch J. Moser. Kapitel 1. An Paulinus. Die Mehrzahl der Sterblichen, mein Paulinus, klagt über Abgunst der Natur. Dass wir für so kurze Lebensdauer geboren werden, dass so rasch, so reißend diese Frist der uns vergönnten Zeit ablaufe, also dass, ganz wenige ausgenommen, den andern mitten unter den Zubereitungen für das Leben ausgehe. Und über dieses allgemeine Übel, wofür man es nämlich hält, pflegt nicht nur der große Haufen und der unverständige Pöbel zu jammern, auch berühmte Männer hat dieser Zustand zu klagen veranlasst. Daher jener Ausruf des größten der Ärzte: Das Leben sei kurz, lang die Kunst. Darum führt Aristoteles mit der Natur hadernd den einem Weisen am wenigsten ziemenden Zank: Sie sei gegen Tiere so gütig gewesen, dass solche es bis auf 5 oder 10 Jahrhunderte brächten, dem Menschen zu so vielem und großem geboren, sei ein so bedeutend näheres Ziel gesteckt. Es ist nicht wenig Zeit, was wir haben, sondern es ist viel, was wir nicht nützen. Lang genug ist das Leben und zur Vollbringung der größten Dinge reichlich gespendet, würde es nur durchaus gut angewendet. Aber wenn es dahinfließt, ohne dass man es zu Rate hält und darauf achtet, wenn es zu nichts Edlem verwendet wird, so merkt man erst, wenn die letzte Not drängt, es sei vorüber, während man nicht eingesehen hat, es gehe dahin. So ist es. Nicht wie wir's empfangen haben, das Leben, ist es kurz, sondern wie wir's gemacht haben. Und wir sind damit nicht gering bedacht, sondern verschwenderisch. Gleich wie große und königliche Reichtümer, wenn sie an den unrechten Herrn gekommen sind, im Augenblicke in alle Welt gehen, solche aber, die an einen guten Haushälter gegeben sind, wären sie auch nur unbedeutend, durch den Gebrauch sich mehren. So hat unsere Lebenszeit, wenn man gut damit haushält, keine engen Grenzen. Kapitel 2. Was klagen wir über die Natur? Sie hat sich ja freigebig bewiesen. Das Leben, wenn man es zu gebrauchen versteht, ist lang. Den einen hält unersättlicher Geiz gefangen, den andern emsige Geschäfttätigkeit in nötigen Arbeiten. Der eine wird vom Weine nicht trocken, der andere dämmert träge dahin. Der eine müdet sich ab, ehrsüchtig, stets gespannt auf fremdes Urteil, den andern treibt, in Hoffnung auf Gewinn, hinreißende Handelsgier in allen Ländern, auf allen Meeren umher. Manche foltert Kriegslust, dass sie unaufhörlich auf fremde Gefahr gespannt oder wegen eigener in Unruhe sind. Manche verzehrt undankbarer Herrendienst in selbstgewählter Sklaverei. Vielen macht das Streben nach dem Glücke anderer oder die Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Lage zu schaffen. Die meisten, kein festes Ziel im Auge habend, jagt eine irre, sich selbst widersprechende, sich immer aus sich selbst heraussehnende Unbeständigkeit von Plan zu Plan umher. Manche entscheiden sich für keine Richtung ihrer Lebensbahn, sondern während sie schläfrig gähnen, ereilt sie der Tod. Also, dass ich nicht zweifeln kann, es sei wahr, was bei dem größten der Dichter wie ein Orakelspruch steht. Wir leben einen kleinen Teil des Lebens nur. Freilich, alle anderen Momente sind nicht Leben, sondern Zeit. Von allen Seiten drängt sich die Verderbnis her und lässt nicht zu, dass man sich aufraffe und zur Prüfung des Wahren den Blick erhebe, sondern hält ihn gesenkt und an die Begierden gefesselt darnieder. Nie wird es ihnen so gut, dass sie zu sich selbst kommen, wenn ihnen auch je etwa Ruhe beschieden ist. Wie auf einem tiefen Meere, das auch nach dem Sturme noch wogt, schwanken sie, und ihre Begierden lassen ihnen nimmermehr Frieden. Und meinst du, ich spreche von solchen, von denen jedermann einstimmt, es sehe schlimm mit ihnen aus? O, beobachte doch diejenigen, zu deren Herrlichkeiten alles herbeiströmt. Sie ersticken in ihrem Glücke. Wie vielen wird ihr Reichtum zur Last? Wie viele büßen auf ihrer rednerischen Laufbahn, da sie täglich ihr Talent zur Schau tragen wollen, ihre Lunge ein? Wie viele sind von lauter unaufhörlichen Genüssen bleich? Wie vielen lässt der sie umringende Klientenschwarm keine freie Stunde? Ja, gehe sie alle durch, von den niedrigsten bis zu den höchsten. Der eine sucht einen Anwalt, der andere gibt sich dazu her. Der eine ist in Not, der andere nimmt sich seiner an, der dritte tut den Ausspruch. Sich selbst gehört keiner, einer verzehrt sich für den andern. Frage nach jenen, deren Namen auswendig gelernt werden, du wirst finden, ihre unterscheidenden Merkmale sind die, dass der eine diesem, der andere jenem dient, keiner sich selbst. Sodann ist die Unzufriedenheit so mancher ganz widersinnig. Sie klagen über verächtliche Behandlung von Seiten der Höhern, wenn diese ihren Besuch ablehnten. Derselbe, der für sich selbst nie zu Hause ist, wagt es, über den Stolz eines andern zu klagen. Dieser jedoch, mag er sein, wer er will, hat, wenn auch mit übermütigem Blicke, doch irgend einmal nach dir hingeschaut und sein Ohr zu deinen Worten herabgelassen. Er hat dich an seine Seite genommen. Du aber hast dich selbst noch nie wert geachtet, je auf dich selbst zu schauen oder auf dich selbst zu hören. Kapitel 3. Du hast also nicht Ursache, diese deine Dienstbeflissenheit irgendeinem für etwas anzurechnen, weil, während du selbige ausübtest, dein Wille nicht darauf gerichtet war, einem andern anzugehören, sondern du nur nicht wusstest, wie du dir selbst angehören solltest. Wenn auch alle Geister, die jemals glänzten, auf diesen einzigen Gegenstand ihr Augenmerk zusammenrichten, so werden sie sich doch nie genug über diese Verblendung menschlicher Gemüter verwundern können. Ihre Landgüter lassen sie wohl nie von einem in Beschlag nehmen, und wenn der geringste Streit über Markungsverhältnisse stattfindet, so laufen sie nach Steinen und Waffen. In ihr Leben aber lassen sie andere eingreifen, ja, sie führen wohl gar selbst diejenigen herbei, die es in Beschlag nehmen werden. Es findet sich keiner, der sein Geld verteilen möchte. Sein Leben teilt jeglicher aus, und unter wie viele? Genau nehmen sie es mit dem Zusammenhalten ihres Vermögens. Sobald es sich aber um Verlust der Zeit handelt, so sind sie wahre Verschwender mit einem Gute, bei welchem allein der Geiz eine Tugend wäre. Nehmen wir gerade einen aus dem Haufen der Hochbetagten heraus. Wir sehen, sprechen wir zu ihm, du bist auf die höchste Stufe menschlicher Lebensdauer gekommen. 100 Jahre oder darüber lasten auf dir. Wohlan, schicke dich an, Rechnung zu tun von deinen Jahren. Sage, wie viel von jener Zeit dir der Gläubiger, wie viel die Geliebte, wie viel der Angeklagte, wie viel der Schützling weggenommen, wie viel der häusliche Hader, wie viel die Sklavenzucht, wie viel das Umherrennen in der Stadt der Besucher halber. Nimm dazu die selbstgemachten Krankheiten, nimm dazu auch, was ohne Benutzung brach liegen blieb. Und du wirst sehen, du hast weniger Jahre, als du zählst. laß an deinem Gedächtnis vorüberlaufen, wie oft du nicht wusstest, was du tun solltest, wie wenige Tage du so zurücklegtest, wie du es angeschlagen hattest, wie wenig du Genuss von dir selbst hattest, wann denn deine Miene ihre eigentlichen Züge hatte und dein Gemüt unverzagt war, was du mit deinem Tun in einem so langen Lebensalter ausgerichtet, wie viele an deinem Leben gezerrt haben, ohne dass du merktest, was du verlorst, wie viel dir vergeblicher Kummer, törichte Freude, gierige Leidenschaft, einschmeichelnder Liebesgenuss gestohlen, wie wenig dir von deinem Eigentume geblieben, und du wirst einsehen, du sterbest, ohne gereift zu sein. Kapitel 4. Wo fehlt es also? Ihr lebet, als würdet ihr immer leben. Nie kommt euch in den Sinn, wie karg ihr bedacht seid. Ihr beobachtet nicht, wie viel Zeit schon vorübergegangen ist. Ihr gehet mit ihr um, als ob ihr die Hülle und Fülle hättet, da inzwischen vielleicht gerade der Tag, den ihr einem Menschen oder einer Sache opfert, der letzte ist. Alles fürchtet ihr, als die da sterblich seien. Als wäret ihr unsterblich, begehret ihr alles. Du kannst manche sagen hören, mit dem 50. will ich mich vom Kriegsdienste in die Ruhe begeben. Das 60. Jahr soll mich von Staatsämtern losmachen. Und wen bekommst du denn zum Bürgen für ein längeres Leben? Wer soll das gerade so kommen lassen, wie du es ausmachst? Schämst du dich nicht, die Hefe des Lebens für dich zu behalten und für den edlen Geist nur die Zeit zu bestimmen, die zu nichts mehr verwendet werden kann? Wie ist's doch so spät, alsdann zu leben anzufangen, wenn man aufhören muss? Welch törichtes Vergessen der Sterblichkeit, vernünftige Vorsätze auf das 50. oder 60. Jahr hinauszuschieben und das Leben an dem Punkte beginnen zu wollen, an den es wenige bringen. Gar mächtige und hochgestiegene Männer, wirst du finden, lassen Worte fallen, mit denen sie die Muße wünschen, preisen und allen ihren Herrlichkeiten vorziehen. Sie wünschen so manchmal von ihrer Höhe, wenn es ohne Gefahr geschehen könne, herabzusteigen. Denn wenn auch nichts von außen sie beunruhigt oder erschüttert, das Glück trägt seinen Sturz in sich selbst. Kapitel 5. Der vergötterte Augustus, dem die Götter mehr als irgendeinem gewährten, hat nicht aufgehört, sich Ruhe zu erflehen und um Abnahme der Staatsgewalt zu bitten. alle seine Reden gingen immer darauf zurück, daß er Muße für sich hoffe. Mit diesem, wenn auch grundlosen, doch süßen Troste, daß er einst sich selbst leben werde, erheiterte er sich sein Geschäftsleben. In einem an den Senat gerichteten Schreiben, da er versprochen hatte, daß seine Zurückziehung nicht ohne Würde und nicht im Widerspruche mit seinem früheren Ruhme sein werde, finde ich die Worte: Doch dies läßt sich eher auf eine rühmliche Weise ausführen als versprechen. Mich hat jedoch die Lust nach dem so ersehnten Zeitpunkte vorwärts geschoben, also daß ich, weil mir die Freude in der Wirklichkeit noch verzieht, einigen süßen Genuss mir schon zum Voraus verschaffte, indem ich nur davon redete. Etwas so Herrliches dünkte ihm das geschäftlose Leben, daß er, weil es in der Wirklichkeit noch nicht anging, es in Gedanken zum Voraus genoß. Der Mann, der alles von sich allein abhängig sah, der Einzelnen und Nationen ihr Geschick bestimmte, dachte voll Freuden an den Tag, da er seine Herrlichkeit ausziehen würde. Er hatte es erfahren, wie viel Schweiß jenes durch alle Länder strahlende Glück auspresste, wie viel geheimen Kummer es übertünchte. Genötigt, erst gegen Mitbürger, darauf gegen Amtsgenossen, zuletzt gegen Verwandte die Waffen zu führen, hat er Blut vergossen zu Land und zur See, durch Mazedonien, Sizilien, Ägypten, Syrien, Asien und fast an allen Küsten im Kriege umhergetrieben, hat er die vom Römermord ermüdeten Heere zu auswärtigen Kriegen gelenkt. Während er die Alpen zur Ruhe brachte und Feinde bezwang, die mitten in den Frieden und in die Reichsgrenzen zwischenein gestreut waren, während er über den Rhein, den Euphrat und die Donau die Grenzen vorschob, wurden in der Stadt selbst die Degen eines Murena, Caepio, Lepidus, der Egnatier gegen ihn gewetzt. Noch war er den Nachstellungen dieser nicht entgangen, so setzte seine Tochter und so manche Jünglinge des Adels durch unzüchtigen Umgang wie durch einen Eid an sie gefesselt den bereits alternden Mann in Schrecken. Ein Weib, abermals und in noch höherem Grade durch die Verbindung mit einem Antonius furchtbar. Diese eiternden Auswüchse hatte er zusammt den Gliedern abgeschnitten. Es wuchsen andere nach, wie an einem mit Blut überfüllten Körper, brach immer wieder auf einer andern Seite etwas auf. Darum wünschte er Ruhe, auf sie sein Hoffen und Denken richtend, ließ er in seinen Anstrengungen nach. Sie war der Wunsch dessen, der Wünsche erfüllen konnte. Marcus Cicero, unter Leuten wie Catilina und Clodius, wie Pompeius und Crassus, sich umhertreibend, die teils seine offenbaren Feinde, teils zweideutige Freunde waren, während er samt der Republik schwankt und die sinkende hält, endlich von ihr losgerungen, aber weder im Glücke zufrieden noch im Missgeschick geduldig. Wie oft verwünscht er gerade dies sein Konsulat, das nicht ohne Grund, aber ohne Maß gepriesen ward. Welch klägliche Worte spricht er aus in einem Brief an Atticus. Da Pompeius, der Vater, bereits überwunden war, der Sohn aber in Hispanien noch die gebrochene Macht wieder aufzufrischen suchte. Was ich hier tue, schreibt er, fragst du. Ich weile in meinem Tusculanum, ein Halbfreier. Sodann fügt er noch einiges andere hinzu, worin er teils die frühere Zeit beklagt, teils mit der gegenwärtigen unzufrieden ist und an der Zukunft verzweifelt. Einen Halbfreien nennt sich Cicero. Aber wahrlich, nie wird ein Weiser es zu einem so niedrigen Namen kommen lassen. Nie wird er halbfrei sein, stets in ungeschmälerter, vollkommener Freiheit, ungebunden, sein eigener Herr, über den andern stehend. Denn was kann über dem sein, der über dem Schicksal steht? Kapitel 6. Livius Drusus, ein tätiger und heftiger Mann, der, als er angeschlossen an die gewaltige Genossenschaft von ganz Italien die neuen Gesetzvorschläge und die gracchischen Unruhen im Schilde führte, nicht hinaussah, wie es mit der Sache enden wollte, die er auf der einen Seite nicht durchführen konnte und die auf der anderen Seite, einmal angefangen, wieder aufzugeben, nicht in seiner Gewalt stand, soll das von Jugend an unruhige Leben verflucht und gesagt haben, ihm allein seien schon als einem Knaben niemals Feiertage zuteil geworden. Er war nämlich noch ein Knabe gewesen und in der Prätexta gegangen, als er schon unternahm, Angeklagte bei den Richtern zu empfehlen und sich auf dem Forum so nachdrücklich zu verwenden, dass, wie jedermann weiß, einige Entscheidungen von ihm durchgesetzt wurden. Wohin musste nicht ein so frühzeitiger Ehrgeiz führen? Das war gut wissen, dass eine so unreife Keckheit zu großem Unheil ausschlagen müsse, für ihn und für das Ganze. Zu spät klagte er also, es seien ihm keine Feiertage geworden. Er, der von Kindesbeinen an voll Unruhe war und dem Forum lästig. Man streitet darüber, ob er selbst Hand an sich gelegt. Er stürzte nämlich auf einmal an einem stich durch den unterleib zusammen. Und da zweifeln wohl einige, ob sein Tod ein freiwilliger war, niemand aber, ob er zu rechter Zeit kam. Es wäre überflüssig, noch mehrere anzuführen, die, während sie andern höchst glücklich schienen, ein wahres Zeugnis gegen sich selbst ausgestellt haben, indem sie auf den ganzen Gang ihrer Lebenszeit nichts hielten. Allein durch solche Klagen haben sie weder andere noch sich selbst geändert. Denn wenn die Worte hervorgebrochen sind, so fallen die Leidenschaften in ihre gewohnte Weise zurück. Das Leben, wie ihr es führet, wahrlich, und wenn es über 1000 Jahre hinausginge, wird sich sehr ins Enge ziehen. Jene Verkehrtheit würde Jahrhunderte über Jahrhunderte verschlingen. Diese Lebenszeit aber, die, ob sie schon ihrer Natur nach verrinnt, durch Vernunft erweitert wird, muss euch freilich schnell entfliehen. Ihr ergreifet sie ja nicht und packet sie nicht und haltet die flüchtigste aller Sachen nicht auf, sondern lasset sie dahingehen wie etwas Überflüssiges und das sich wieder einbringen ließe. Dazu rechne ich aber hauptsächlich auch die, so für nichts als für Trunk und Wollust Zeit haben. Niemand ist auf eine minder ehrbare Weise beschäftigt. Die andern, obgleich von einem Trugbilde des Ruhmes gefesselt, haben bei ihren Verirrungen doch noch einen Schein für sich. Magst du mir Geizige vorhalten oder auch Zornsüchtige oder solche, die ungerechten Hass oder Feindschaft ausüben? Bei den Fehlern dieser aller ist doch noch etwas Männliches. Die Sklaven ihres Bauches aber und ihrer Lüste leiden an einer unanständigen Seuche. Gehe die ganze Zeit jener Menschen durch. Betrachte, wie lange sie rechnen, wie lange sie auf den Fang lauern, wie lange sie fürchten, wie lange sie den Hof machen oder sich machen lassen, wie viel ihnen eigene und fremde Bürgschaften, wie viel ihnen die Gastereien wegnehmen, die selbst wieder ein Dienst sind. Und du wirst sehen, wie sie nicht zu Atem kommen können vor ihren, soll ich sagen, Übeln oder Gütern. Man ist endlich darüber eins, dass ein Mann, der von etwas zum Voraus in Anspruch genommen ist, nichts mit Glück betreiben könne, nicht Beredsamkeit, nicht freie Wissenschaften, dieweil der zerstreute Geist nichts tief in sich aufnimmt, sondern alles wie eingestopft wieder auswirft. Nichts kann ein von etwas ganz in Anspruch genommener Mensch weniger als leben, und es gibt keine schwerere Kunst als diese. Kapitel 7. meister in andern künsten gibt es insgemein und viele. Ja, manche derselben hatten, wie man es ansah, Knaben schon in solchem Grade erfasst, daß sie sogar Lehrmeister darin abgeben konnten. Leben muß man das ganze Leben hindurch lernen, und, was dir vielleicht noch sonderbarer klingt, all sein Lebtage muß man sterben lernen. Viele, gar große Männer, nachdem sie alles Hindernde beiseite gesetzt und Reichtümern, Dienstleistungen, Genüssen entsagt hatten, haben bis in das äußerste Alter sich einzig darauf gelegt, dass sie verständen zu leben. Doch ist die Mehrzahl von ihnen mit dem Geständnisse aus dem Leben gegangen, dass sie es noch nicht verstehen. Wie wollen's nun jene andern können? Es ist, glaube mir, eine Aufgabe für einen großen, über menschliche Missgriffe erhabenen Mann, nichts von seiner Zeit entschlüpfen zu lassen, und darum ist das Leben desjenigen das längste, dem es nach seiner ganzen Ausdehnung ganz eigen gehörte. Nichts davon ist brach und müßig gelegen, über nichts davon hatte ein anderer zu bestimmen. Hat er doch nichts gefunden, was verdient hätte, dass er es gegen seine Zeit eingetauscht hätte, auf die er so haushälterisch Acht gehabt. Und darum ward ihm genug. Fehlen musste es aber notwendig denen, von deren Leben die Leute viel hinweggetragen. Und du darfst nicht meinen, dass deshalb diese nicht einsehen, wie sie zu kurz kommen. Gar viele, wenigstens von denen, die ein großes Glück beschwert, kannst du unter den Scharen ihrer Schützlinge oder unter ihren Rechtshändeln oder andern ehrenvollen Erbärmlichkeiten manchmal ausrufen hören: Mir ist es nicht vergönnt, mir selbst zu leben. Warum sollt es dir nicht vergönnt sein? Freilich, alle die, so dich zu ihrem Anwalt ansprechen, entziehen dich dir selbst. Jener Angeklagte dort, wie viele Tage hat er dich gekostet? Wie viele jener, der um ein Amt wirbt? Wie viele jenes alte Weib, das nur zu tun hat, ihre Erben zu begraben? Wie viele jener, der sich krank stellte, um die Habsucht der Erblaurer zu reizen? Wie viele jener mächtige Freund, der euch nicht zu Freunden, sondern zum Prunke hat? Gehe sie doch durch und zähle sie her, deines Lebenstage, und du wirst finden, spottwenige sind dir geblieben. Einer, der die Fassen erlangt hat, nach seinem Wunsche, wünscht sie niederzulegen und sagt einmal über das andere: Wann wird dieses Jahr vorüber sein? ein anderer veranstaltet die spiele, auf die er, daß sie ihm durchs los zufielen, einen großen wert gelegt hatte. Ach, seufzt er, wann werd ich davon los? Um einen andern reißt man sich auf dem ganzen Forum, ihn zum Schutzherrn zu haben, und alles kommt um seinetwillen in Bewegung, dass es nicht anzuhören ist. Ach, ruft er aus, wann wird es zum Vertagen kommen? Es macht jeglicher sein Leben schneller dahineilen und leidet an Sehnsucht nach der Zukunft und an Überdruss der Gegenwart. Aber der, welcher jegliche Zeit zum Gebrauche für sich verwendet, der jeden Tag also ordnet, als ob er das Leben wäre, sieht dem Morgenden weder mit Verlangen noch mit Furcht entgegen. Denn was für neuen Genuss könnte ihm wohl noch diese oder jene Stunde bringen? Alles ist ihm bekannt, alles zur Genüge genossen. Über das andere mag das Schicksal nach Laune verfügen, wie es will. Sein Leben ist bereits in Sicherheit. Hinzukommen kann ihm noch etwas, entzogen werden nichts. Und hinzukommen so, wie wenn einer mit schon gesättigtem, doch nicht überfülltem Magen noch etwas Speise nimmt, ohne ein Bedürfnis danach zu fühlen. Ende von Kapitel 7.